leuchte Säuse, leuchte den Regen ein, leuchte des aus jedem Mondstern, trägt der Luft zu ihrem Laufen, ihr Wogen könnt ihr nicht das Räder treiben, und Lesen wir's auf meinem stummen Mund.